Eine Taekwondo-Delegation der Internationalen Taekwondo-Föderation unter Leitung von deren stellvertretendem Generaldirektor Ryong Wai-meng legte am 13. Juni einen Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae, Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor. Die Delegation ist an diesem Tag zur Teilnahme an den Festveranstaltungen zum 50. Gründungstag der ITF mit einer Maschine in Pyongyang eingetroffen.